frag nicht, warum ich gehe, frag nicht, warum. Was immer auch geschehe, frag nicht, warum. Ich kann dir nur mehr sagen, ich hab dich lieb. Das Schönste im Leben wollt ich dir geben. Frag mich bloß nicht das eine, frag mich warum. Frag nicht warum ich weiß. Gehen auseinander, morgen küsst dich ein anderer. Dann wirst du nicht mehr fragen, warum. Verließ die Haus, das so gewiss gesungen, beim letzten Klang, war mir nach dir so bang. Das Lied ist aus, die Melodie verklungen, nicht blieb von der Musik zurück, ein Echo nur. Die hier gebracht sind jetzt ein welker Blumenstrauß. Das Lied ist aus. Frag nicht, warum ich gehe, frag nicht, warum. Was immer auch geschehe, frag nicht warum. Ich kann dir nur mehr sagen, ich hab dich lieb. Das Schönste im Leben wollt ich dir geben. Frag nicht, warum ich weine, frag nicht, warum. Wir gehen auseinander, morgen küsst dich. Dann wirst du nicht mehr fragen.